Martin Mosebach, wie nehmen Sie die Veränderungen in der arabischen Welt wahr? Vordringlich unter diesem Aspekt, wie viel Kultur hier unter den diktatorischen Machthabern zerstört worden ist, oder doch stärker nach vorne blickend, was hier entsteht, wie gleichermaßen hoffnungsvoll und auch natürlich mit vielen Rückschlägen verbunden, sich eine neue Mentalität durchzusetzen versucht? Ja, wenn wir uns fragen, was in Arabien entsteht, dann müssen wir notgedrungen doch zunächst zurückblicken, denn in die Zukunft können wir nicht blicken. Die muslimischen Diktatoren waren durch die Bank Säkularisten, Anhänger einer strikten Trennung von Religion und Staat und hatten ihre Staatsmodelle an westlich-rationalistischen Vorbildern entwickelt. Und diese Reihe dieser muslimischen Diktatoren beginnt nicht erst mit Kemal Atatürk. Solche Tendenzen gab es schon bei den Sultanen, aber dann gibt es eben die Pahlavi-Dynastie in Persien mit ihrer weißen Revolution, starken Zurückdrängung des islamischen Elements. Es gibt Nasser, Saddam Hussein, das sind alles Ben Bella in Algerien. Assad, das sind alles entschlossene Säkularisten gewesen mit einer eisernen Willen der Religion, eine Unterordnung aufzuzwingen, kann man sagen. Zum Teil wirklich mit außerordentlicher Rabiatheit. Die Diktatoren waren Nationalisten. Die arabischen Länder, von denen wir sprechen, liegen ja alle in dem Bereich des alten Osmanischen Imperiums, sind ja ganz junge Nationen, als Nationen eigentlich kaum ausgeprägt gewesen. Deswegen also war es eben für die Diktatoren sehr wichtig, dieses arabische Gemeinschaftsgefühl zurückzudrängen. Das Gefühl, eigentlich ein großes Arabien zu sein, und sondern eben partikulare Nationalismen zu etablieren. Das war auch etwas Neues. Dann haben die Diktatoren gemeinsam gehabt, dass sie sämtlich von den Vereinigten Staaten unterstützt wurden. Natürlich, um dem Sicherheitsbedürfnis Israels zu entsprechen. Das war auf jeden Fall ein Grund für die Vereinigten Staaten. Natürlich auch der Kalte Krieg hat eine Rolle gespielt, die Aufteilung der Welt in verschiedene Lager. So befanden sie sich fortwährend in einem Widerspruch gegenüber ihren Bevölkerungen. Einerseits für die Rechte der arabischen Palästinenser Partei nehmen zu sollen und auf der anderen Seite sich der Politik der Vereinigten Staaten unterzuordnen. Und nun haben die Vereinigten Staaten in zwei islamischen Kriegen in Afghanistan und Irak gezeigt, dass sie an die Grenze ihrer Möglichkeiten gelangt sind, dass es ihnen nicht mehr gelingt, militärisch ihren Willen in der Region durchzusetzen. Und in diesem Machtvakuum sind die Diktatoren gestürzt. Ich glaube, das ist ohne dieses Scheitern der amerikanischen Kriege in Irak und Afghanistan, wäre es zu dieser Arabellion nicht gekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist die Frage, ob tatsächlich eine neue Mentalität mit dieser Erhebung verbunden ist oder ob es sich nicht vielmehr um einen Anschluss an lange Verdrängtes handelt. Freilich, wenn etwas lange Verdrängtes herausgeholt wird, wenn es wiederkehrt, dann ist es nicht mehr dasselbe, was es war. Also das ist, muss man auch bedenken. Sie haben jetzt historisch sehr gründlich die Gewalt der Diktatoren in den arabischen Ländern beschrieben. Wir sollten vielleicht da hinzunehmen, der neue Begriff von Gewalt, der sich vielleicht von diesem negativen Aspekt sehr weitgehend ablösen kann, nämlich dieser zivile Widerstand, dieser Protest, der in der Lage ist, Regierungen zu stürzen und das soziale Leben, wie es bis dahin war, falls es überhaupt ein soziales Leben in unserem westlichen Sinne gab, zu erschüttern. Und meine Frage wäre, ob wir hier überhaupt noch diesen Begriff von Gewalt, wie wir ihn in der westlichen Welt benutzen, anwenden können oder ob die Mobilisierung von solchen Massen eine ganz andere Form von visionärer Gewalt ist und ob sich nicht hier auch ein neuer Typus eines Revolutionärs herausbildet und ob das, was wir bisher unter Gewalt der arabischen Herrscher oder auch etwa Putins verstehen, wenn er davon spricht, die Regimegegner würden im Klo erledigt, ob nicht dagegen das eine ganz andere Form von sozialem Widerstand ist, der mit unserem Begriff von negativer Gewalt gar nicht mehr übereinstimmt? Nein, ich meine, die arabische Gewalt der großen Demonstrationen, die ist natürlich hervorgerufen durch die Gewalt der Herrscher. Es ist ein korrespondierendes Element, weil diese Völker spüren, dass diese Gewalt nicht mehr ausreicht, um zu unterdrücken. Das ist das Moment, was eingetreten ist. Sie haben gesehen, diese Systeme können von den Vereinigten Staaten nicht mehr wirkungsvoll gestützt werden. Und hat Sie das überrascht, wie gleichzeitig in den unterschiedlichsten arabischen Ländern dieses Gefühl stark geworden ist, dass sie eine Macht haben, die selbst solche diktatorischen Machthaber in die Knie zwingen kann? Es ist das Machtvakuum eingetreten und das hat, ich meine, Macht hat ein Parfum, Macht hat eine Ausstrahlung, hat eine Aura und wenn die weg ist, dann tritt ein Moment der Entzauberung ein. Das ist hier geschehen. Es war spürbar, dieser Anspruch kann nicht mehr gedeckt werden, weil der große Verbündete ihn nicht mehr decken kann. Die Marionetten, und es handelte sich um Marionetten, haben keinen Puppenführer mehr. Was sich jetzt doch schon in unserem Gespräch herauskristallisiert hat, dass die Begriffe, die wir verwenden, um die arabische Rebellion zu beschreiben, auch zu hinterfragen sind, ob unser Begriff von Gewalt, von Revolution oder auch unsere Maßstäbe von Demokratie und Demokratisierungsprozessen in der arabischen Welt so angelegt werden können. In Ländern, die so lange unter diktatorischen Verhältnissen gelebt haben und in denen es ja gar keine oder nur sehr geringe Spielräume für Mitbestimmung und für eine eigene Meinungsbildung, für Pressefreiheit und für Wahlrecht gegeben hat, würden Sie überhaupt unsere Begriffe, wie wir sie von Demokratisierungsprozessen, von Zivilisation überhaupt für angemessen halten, um diese Prozesse zu beschreiben? Ich glaube, wir haben im Westen immer eine sehr technizistische Auffassung von der Demokratie, als sei sie sozusagen ein System, was man mit Hilfe von Betriebsberatern überall einfach einführen kann, weil es sich eben bewährt hat. Wir müssen uns endlich klar machen, dass unsere westliche Demokratie auf einem Riesensockel historischer Voraussetzungen aus vordemokratischer Zeit, aus unserer Geschichte ruht, ganz stark abgekürzt sozusagen, ohne vorhergehenden mittelalterlichen Feudalismus kann und ist keine westliche Demokratie entstanden. Das heißt, ohne im Mittelalter eine Gesellschaft eines starken Partikularismus, einer Teilhabe an der zentralen Macht, Einschränkung der zentralen Macht durch unendlich viele Körperschaften. Das ist eine der wesentlichen geistigen Voraussetzungen für Demokratie gewesen. Die Fülle der patrizischen und bürgerlichen Republiken allein auf dem Boden des Heiligen Römischen Reichs, das ist eine Vorbereitung. Ich meine, die Demokratie ist nicht erst 1918 nach Deutschland gekommen, sondern hat sich über Jahrhunderte vorbereitet, zum Beispiel in solchen Republiken. Dieses Institutionen, die es in der muslimischen Welt in dieser Form niemals gegeben hat. Es gibt vor allen Dingen auch eben, ich meine, das Christentum mit seiner Lehre der Gleichheit der Seelen, der Unverlierbarkeit, der Taufe, der Menschenwürde, die in den Revolutionen Europas dann aufgenommen wurden, anders begründet wurden, aber eben vorbereitet waren. Etwas, was dort nicht vorhanden ist. Unsere Parteien haben ein großes Alter. Sie entsprechen auch Interessengruppen, die sich in fast 200 Jahren geformt haben. Ich meine, das Zentrum, Vorgänger der CDU zum Beispiel, die SPD, wurzeln tief im 19. Jahrhundert. Wo sollen solche Institutionen herkommen in Ländern, die bisher eigentlich in den letzten 1500 Jahren mindestens nur den orientalischen Despotismus gekannt haben? Wir müssen natürlich zu unserer Reflexion der Umwandlungsprozesse auch die Rolle der modernen Technologien hinzunehmen. Ich vermute, dass Sie die Euphorie für diese Technologien im Dienste der revolutionären Bewegungen nicht so uneingeschränkt teilen, sondern vielleicht eher für so etwas wie einen Cyberrealismus plädieren. Es ist natürlich so, dass diese Gesellschaft, auch diese arabischen Gesellschaften müssen ja weiterhin über Bewusstseinsprozesse eingeleitet werden, die allerdings in ihrer Dynamik digital beschleunigt werden können. Meine Frage wäre, wie können wir differenzieren zwischen der Bedeutung, die das Handy, Twitter und Facebook für die Mobilisierung und die Organisation der Massen haben und der notwendigen Skepsis gegenüber der Macht, ja, und natürlich auch dem Missbrauch dieser Technologien für gegenrevolutionäre Bewegungen. Ja, ich meine, selbstverständlich, die technischen neuen Möglichkeiten der Kommunikation sind ja etwas Wertfreies, sie lassen sich in jeder Hinsicht benutzen. Und natürlich, sie schaffen eine Transparenz. Es ist nicht mehr möglich, eine Scheinwelt aufrechtzuerhalten. Das ist nicht mehr möglich. Das ist den Regierungen nicht mehr gegeben. Das ist sicherlich etwas Neues. Und dennoch, um aus Information dann eine Bewegung zu machen, da muss noch etwas dazukommen. Wir können uns auch vollkommen stagnierende, glänzend informierte Gesellschaften vorstellen. Ein Überfluss an Information kann auch zur vollständigen Stagnation führen, zur Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit. Das erleben wir ja in unserer Welt, die sich schon souveräner dieser Informationsfülle bedient und die dann angesichts eines Riesenhaufens von Information eigentlich dann nur noch mit den Achseln zuckt. Müssten wir nicht auch bei diesen zeitlichen Einschätzungen davon ausgehen, dass unser Verständnis von den völlig anderen politischen, kulturellen und sozialen und religiösen Bedingungen doch sehr begrenzt ist? Und vergessen sollten wir ja auch nicht, und Sie haben das ja auch schon in gewisser Weise angedeutet, wie lange in Europa Demokratisierungsprozesse gedauert haben und natürlich noch immer dauern. Es kann meines Erachtens nicht zuerst darum gehen, ob hier in diesen Ländern nun Demokratien im westlichen Sinne entstehen. Also im westlichen Sinne ja ohnehin nicht, aber dann eben in einem neuen orientalischen Sinn. Sondern wichtig scheint mir, ob eine Staatsform gefunden wird, ob Staatsformen gefunden werden, die von der Mehrheit der jeweiligen Völker als legitim empfunden werden. Das ist, glaube ich, also Staatsformen, die Legitimität zu stiften vermögen. Anders kann dieser Prozess nicht zur Ruhe kommen. Und auf jeden Fall ist wichtiger als Demokratie Rechtsstaatlichkeit. Nun die Frage natürlich, worauf soll Recht sich stützen? Und das ist kein voluntaristischer Akt. Also Rechtsstaatlichkeit kann nicht einfach positiv gesetzt werden, sondern er muss auf einem Gerechtigkeitsgefühl beruhen. Und hier macht der Blick auf die Geschichte dann skeptisch. Unser bürgerliches Privatrecht stammt aus der Antike, nicht? Das römische Recht, das, was wir heute anwenden. Das türkische Recht zum Beispiel kennt unseren Eigentumsbegriff überhaupt nicht. Und ich zweifle daran, dass eine historisch fremde Rechtsordnung einem Volk einfach übergestülpt werden kann. In Algerien hatte der Versuch der Franzosen, französisches Recht einzuführen, ja den Befreiungskrieg zur Folge. Ich nehme an, dass das islamische Recht, die Scharia, das Rechtssystem ist, was sich übrigens sehr, sehr vielen Ausdeutungen natürlich offen steht, keiner Weise nur so radikal, wie wir es abschreckend in Saudi-Arabien zum Beispiel repräsentiert erleben, sein muss, aber dass dieses wahrscheinlich bei der Mehrheit dieser Völker diese legitimitätsstiftende Kraft am ehesten besitzen wird. Martin Mosebach, sehen Sie eine Parallele zwischen der augenblicklichen Situation in der arabischen Welt mit der Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Lateinamerika? Es hat ja dort sehr viele Bestrebungen gegeben und es gibt sie immer noch nach den grausam langen Diktaturen und der Zerstörung von Kulturen, einen Weg der Demokratie zu bestreiten und zu beschreiten, der Vorbildcharakter haben könnte, eventuell auch für die arabische Welt. Insofern hier eine Modernisierung nicht in einer puren Nachahmung versucht wird, sondern doch in einer wachsenden Distanz zum Westen und zum westlichen Fortschrittsbegriff. Und mich hat sehr beeindruckt, wie der Anthropologe Konstantin von Barlöwen Lateinamerika eine Werkstatt der Weltzivilisation genannt hat. Und Präsident Obama hat ja auch zu Beginn der arabischen Rebellion, von der Vorbildfunktion gesprochen, die von Lateinamerika ausgehen könnte. Sehen Sie das zu euphorisch gesehen aus anthropologischen und politischen Perspektive? Oder können wir tatsächlich aus diesem Vergleich etwas lernen? Wir können möglicherweise daraus etwas lernen. Und es ist natürlich sehr interessant, dass in so großer Entfernung Ähnliches, Vergleichbares geschieht. Aber ich sehe keine arabische Gruppierung gegenwärtig, keinen Politiker, der nach Südamerika blickte. Südamerika besteht aus ehemaligen Kolonien, spanisch, katholisch, portugiesisch geprägt. Diese sind, glaube ich, für ein junges Arabien keine Vorbilder. Es gibt noch nicht einmal eine kleine Tendenz in diese Richtung. Ich vermute eher, dass die traditionellen Kräfte in Arabien eine Chance haben, einen gesellschaftlichen Konsensus herzustellen. Und so unbequem das für uns ist, das einzusehen, weil wir uns solche Verhältnisse eben gar nicht mehr vorstellen wollen. Die stabilisierenden Kräfte in diesen Ländern, in diesen sind eben die großen Familien, sind die Clans, sind die Stämme, auf die wir viel zu wenig blicken, wenn wir sagen Irak, Tunesien, Libyen, die uns einfach nur sozusagen als von Diktatoren unterworfene Länder erschienen sind, die eben dabei sehr vielgestaltig in Wirklichkeit sind. Und diese Clans, diese Stämme, die Familien, die haben auch während der Diktaturen eine Art Ordnung hergestellt und haben mit den Diktatoren zusammengewirkt, haben in einer Abmachung der Machtteilung die Länder stabilisiert. Und erst als die Diktatoren die Verabredungen nicht mehr eingehalten haben und versucht haben, Dynastien zu gründen, das ist fast überall in diesen Ländern gewesen, in dem Moment haben ihnen die Familien, die Clans, die Stämme, die Solidarität aufgekündigt. Wir müssten in der westlichen Presse bei jedem arabischen Reformpolitiker müsste dahinter stehen, welcher Gruppe er angehört, welcher Familie er angehört, welchem Stamm er angehört, um überhaupt eine Information zu haben über das Gewicht seiner Stimme. Also wenn man in den arabischen Ländern gereist ist, weiß man ja, dass man schon innerhalb einer Distanz von einem Kilometer in einer völlig anderen religiösen Umwelt und in einem Umfeld ist und wie schwierig es ist, auch innerhalb der einzelnen Clans überhaupt so etwas wie einen Konsens herzustellen. Ja, aber es gibt trotzdem natürlich Methoden dieses Konsenses und Methoden, die dann auch als legitimitätsstiftend empfunden werden. Und ich nehme an, dass das Gewicht dieser Tradition im Ergebnis eine größere Rolle spielen wird als Parteiengründung, Wahlen etc. im westlichen Sinne. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Begriff, den Sie mit in unser Gespräch gebracht haben. Der Begriff der Legitimität oder der Legitimierungsprozesse und der Rechtsstaatlichkeit, wobei wir natürlich immer davon ausgehen müssen, dass es unsere Vorstellungen sind. Ich habe auch bei meiner Idee, Lateinamerika mit hineinzubringen, nicht gedacht, dass die Reflexion von der arabischen Welt ausgeht, sondern wenn wir uns in unserer westlichen Welt Gedanken machen, welche Möglichkeiten wir haben mit unserer Gedankenwelt, mit unseren Sozialsystemen, mit unseren Bildungssystemen Einfluss auf die neu entstehenden Gesellschaften auszuüben, ob wir solche Gedanken nicht von unserer Seite aus mit hineinbringen müssten. Und ich stelle fest, dass der Westen darüber auch sehr wenig nachdenkt. Es ist die große Frage, ob der Westen noch sehr viel gefragt werden wird mit guten Ideen. Also da bin ich sehr skeptisch. Ich sehe diese Sturz der Diktatoren als das eigentliche Ende des Kolonialismus an. Diese Diktatoren bildeten nachkoloniale Modelle und dies ist nun das eigentliche Ende des Kolonialismus. Ja, vielleicht nicht des Kolonialismus, sondern der kolonialistischen Macht auf Mentalitätsprozesse einwirken zu können. Wir haben, Herr Mosebach, schon sehr versucht, uns abzuarbeiten an den Begriffen, die wir im Westen für das Verständnis und die Deutung der arabischen Rebellion benutzen. Es ist noch ein anderer Begriff in der letzten Zeit hinzugenommen worden, unter anderem von dem Philosophen Bernard-Henri Lévy, der den Begriff des Bösen eingebracht hat und danach zu fragen, ob das Böse im Prozess der Humanisierung und Zivilisierung verringert werden kann. Und er hat die Position vertreten, dass das Böse in Wirklichkeit dauerhaft und konsistent im Herzen der Sozialbeziehungen und im Herzen der Menschen bleibt. Also noch einmal die Frage, bringen solche Begriffe und solche Vorstellungen etwas? Und Sie sind ja als Schriftsteller sehr feinfühlig und auch zurückhaltend in der Darstellung fremder und insbesondere außereuropäischer Kulturen. Meine Frage wäre, was würden Sie raten? Wie sollen wir über die arabische Rebellion sprechen? Wie sollen wir die Kommunikation, falls wir überhaupt noch gefragt werden, wie Sie eben gesagt haben, wie sollen wir versuchen, sie mit unseren Vorstellungen zu beeinflussen? Also was das Böse angeht, teile ich die Überzeugungen von Herrn Levy. Ich meine, das Böse ist ein theologischer Begriff, ist ein moralischer Begriff. Man kann ihn eigentlich nur religiös beantworten, die Frage nach dem Bösen. Und für den Christen jedenfalls, nach christlicher Überzeugung, ist das Böse auf Erden notwendig und unausrottbar, weil es die wichtige Voraussetzung der menschlichen Freiheit ist. Die Freiheit besteht eben in der Möglichkeit einer Wahl zwischen Gut und Böse, nach christlicher Auffassung. Das zeigt auch, dass das Böse an die einzelne Person gebunden ist. Nicht die Verhältnisse, nicht das System sind böse, sondern die einzelnen Menschen, die die Verhältnisse machen und die sich der Verhältnisse bedienen. Nach der christlichen Vorstellung wird das Böse ja sogar hypostasiert in der Gestalt des Satans. Die böse Tat ist dann sozusagen wie eine persönliche Beziehung zum Bösen, die der einzelne Mensch eingeht. Zur Beurteilung politischer Verhältnisse bringt die Kategorie von Gut und Böse wahrscheinlich dann nicht so viel. Interessanterweise beschäftigen sich die Evangelien ja deswegen auch eigentlich gar nicht mit politischen Verhältnissen, sondern da geht es eben um die Frage, welche Kraft besitzt die Eigenschaft, Legitimität zu stiften? Das ist die wesentliche Frage. Welcher Kraft nehmen die Völker ab, dass sie in ihr Leben eingreift, dass sie ihnen Lasten auferlegt? Welche Lasten werden akzeptiert, weil sie als legitim empfunden werden? Ihre Überlegungen zum Bösen eben bringen mich nochmal auf die Situation in Syrien. Wir haben das vorhin ja schon kurz angesprochen. Was mich jetzt doch sehr skeptisch macht, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben, in ein verbrecherisches Regime einzugreifen. Wenn man sieht, wie zum Beispiel eben in Syrien, als die Sanktionen eingeführt wurden und nach dem Beschluss der Arabischen Liga im November 2011 Syrien mit noch größerer Brutalität reagiert hat. Also, wie nehmen Sie überhaupt die Rolle der Arabischen Liga wahr? Haben Sie den Eindruck, dass sie sich neu erfindet oder neu erfinden muss? Und wie beurteilen Sie eigentlich diese Gespaltenheit der westlichen Welt, auf der einen Seite politisch-militärisch einzugreifen und auf der anderen Seite gegenüber Syrien? Natürlich, es gibt viele Gründe dafür, sich zurückzuhalten. Es ist eine andere Situation als in Libyen oder in Tunesien und so weiter. Aber dennoch ist es doch aus unserem humanitären, zivilisatorischen Selbstverständnis kaum erträglich, diese Gewalt zu dulden. Ja, aber wie gesagt, die Lage ist nicht unkompliziert. Um auf einen nicht unbedeutenden Aspekt auch nochmal hinzuweisen, in Syrien gibt es Kurden, in Syrien gibt es Christen, uralte christliche Gemeinden, die in dem säkularisierten Regime einen gewissen Schutz genossen haben. Und weil sie diesen Schutz genossen haben, sind sie jetzt hoch bedroht. Eine siegreiche syrische Revolution wird mit den syrischen Christen, das fürchte ich, etwas Ähnliches machen, wie die irakische Gesellschaft es mit den irakischen Christen tut, wo die ältesten Gemeinden der Christenheit gegenwärtig ausgelöscht werden und quasi nicht mehr existieren. Auch in Ägypten beginnen ja entsprechende Aggressionen. Also es ist ganz klar, dass vor allen Dingen je länger diese Bürgerkriegssituation in Syrien dauert, desto weniger haben die syrischen Christen für die Zukunft zu hoffen. Ich meine, vor dieser Ambivalenz steht man eben leider. Und das ist eine außerordentlich gewichtige Frage. Wir werden sehen noch, ob der Westen mit dem Ergebnis dieser Revolutionen rundum zufrieden sein kann. Martin Mosebach, ich möchte unser Gespräch gerne beenden mit einem Blick auf den Beginn des arabischen Frühlings, der ja in etwa zusammenfällt mit dem fürchterlichen Atomreaktorunglück in Fukushima. Kürzlich fragte man den japanischen Philosophen Kenichi Mishima, ob die Katastrophe Japan politisch verändert habe. Und seine unmissverständliche Antwort war nein. Und er fügte hinzu, die Machtkämpfe gehen weiter ihre routinierten Wege, weil sich die Katastrophe, wenn ich es mal zynisch sagen darf, leider nicht bis Tokio ausgeweitet hat. Befürchten Sie, dass unsere Hoffnungen in Bezug auf die arabische Rebellion zu hoch gesteckt sind? Und in welchen Hinsichten können wir von der Entwicklung enttäuscht werden und in ein paar Jahren vielleicht doch eher ernüchtert zurückblicken? Zur amerikanischen und europäischen Westen gehört der Missionsgedanke, von den Christen und von der römischen Antike geerbt, dieses Gefühl, dass unser politisches System in die Welt tragen zu sollen und für seine Verbreitung zu sorgen und eine Welt zu schaffen, die ganz und gar von der politischen Realität des Westens erfüllt ist. Und wir stellen gegenwärtig mit so einer wachsenden Verdutztheit und Verlegenheit fest, dass die Werbewirkung offensichtlich gering ist, dieser sogenannten westlichen Werte. Das Einzige, was wirklich bezwingend ist, unbesiegbar ist, einzige westliche Errungenschaft, das ist der Konsumismus. Der Konsumismus ist tatsächlich der westliche Wert, wenn ich es als Karikatur sagen darf, der hemmungslos und bedingungslos bewundert wird und versucht wird, ihm eben auch zu entsprechen. Und wir müssen nur in die Golfstaaten gehen und dann sehen wir sozusagen, dass das die Fratze des Westens, für die sich Arabien interessiert. Aber was an westlichem Wert übrig bleiben wird in Arabien, wenn einmal diese Zeiten des Überflusses vorbei sein sollten, in bestimmten Regionen, das wage ich nicht vorauszusehen. Der Schriftsteller Georg Stefan Troller äußerte kürzlich einmal, da gibt es israelische Ärzte, sagt er, im Gazastreifen, die führen da Operationen durch. Um sie herum schießen die Granaten ein und die machen einfach die Operationen, die machen das einfach so. Und das ist doch auch eine große Hoffnung, dass man in diesen Konfliktherden im Nahen Osten, in den arabischen Ländern, dass es einzelne Menschen gibt, die doch einfach nur etwas tun. Sie operieren Menschen an den Augen, an den Beinen. Sie tun ganz einfache Dinge. Und vielleicht ist das doch eine große Kraft, die sich auch unserer westlichen Idee des Individuums verdankt, die bleiben wird. Ja, auf den einzelnen Menschen dürfen wir immer hoffen und vertrauen. Aber ich glaube, die Völker folgen großen historischen Mustern.